Liebe Freundinnen und Freunde, langsam kommen immer mehr Leute zu unserem Blog. Das ist sehr schön, denn es bedeutet, dass sie nicht festgenommen wurden, dass sie den Weg gefunden haben. Falls ihr noch Menschen vermisst oder noch wisst, dass Leute zu unserem Blog oder auf die Demonstration kommen, viele S-Bahn-Eingänge werden von der Polizei blockiert. Die Polizei macht im Moment viele Personenkontrollen. Für Leute, die einen deutschen Pass haben, ist das vielleicht nicht so ein großes Problem. Aber es gibt auch Menschen, deren Aufenthaltsstatus in Deutschland nicht geklärt ist, für die es zum Verhängnis werden kann, in eine Polizeikontrolle zu geraten. Bitte unterstützt euch gegenseitig. Informiert euch darüber, wie ihr am besten zur Demonstration kommen könnt. Denn wenn diese Leute, deren Aufenthaltsstatus in Deutschland nicht so bequem ist wie der von unseren deutschen Freundinnen und Freunden, dann hat der Staat und die Polizei genau das geschafft, was sie wollen. Wir sind der internationalistische Block. Wir möchten, dass alle Menschen, die sich gegen die G20 wenden, auf diese Demonstration kommen können, dass niemand dafür Repressionen erleiden muss, sondern dass die G20 sehen und fühlen können, dass es einen riesengroßen Protest mit 100.000 Leuten auf der Straße gibt, hier in Hamburg. Die G20 wollen wir nicht. Die G20 gehören aufgelöst. Wir lassen uns nicht regieren von einer kleinen Gruppe von reichen Kapitalisten, sondern wir können uns selber regieren. Wir wissen selber, was unsere Bedürfnisse sind und wir wissen selber, wie wir uns demokratisch organisieren. Die Polizei und der Hamburger Senat haben in den letzten Tagen deutlich gezeigt, was ihr Demokratieverständnis ist. Demonstrationen wurden angegriffen, die Camps wurden verboten und angegriffen. Einzelne Menschen auf der Straße sind rassistischen Kontrollen unterlegen. Wir lehnen das ab. Wir fordern den Rücktritt des Hamburger Senats. Wir fordern, dass die SPD und die Grünen dafür zur Rechenschaft gezogen werden, was sie hier uns antun. Wir sind der internationalistische Block. In diesem Block gibt es verschiedene Gruppen, es gibt migrantische Gruppen, es gibt internationalistisch aufgestellte Gruppen, es gibt deutsche Organisationen und wir sind für die internationale sozialistische Revolution. Wir glauben, dass der Kapitalismus nur durch eine internationalistisch organisierte Partei zerschlagen werden kann. Wir sind nicht nur hier, um gegen die G20 zu protestieren, sondern wir sind hier auf einer antikapitalistischen Demonstration. Wir sind hier, weil wir heute gegen die G20 protestieren, weil wir nächste Woche Arbeitskämpfe unterstützen und weil wir übernächste Woche uns gegen Abschiebungen nach Afghanistan oder in andere Kriegsgebiete zur Wehr setzen. Wir glauben nicht, dass die G20 besonders böse sind oder dass sie ein besonderer Auswuchs sind. Wir glauben, dass der Kapitalismus das Problem ist. Wir wollen den Kapitalismus abschaffen und wir wollen eine sozialistische Revolution. Wir fordern euch auf, euch unserem Blog anzuschließen. Wir wollen mit euch diskutieren, was die Perspektiven sind nach diesen Protesten des G20. Wir glauben, dass wir in den letzten Tagen eine Polizeigewalt erlebt haben, die vor allem für die junge Generation eine neue Qualität der Gewalt angenommen hat. Vor allem die Berliner Polizei, die ja schon die Welcome to Hell-Demo massiv angegriffen hat, wird diese Strategie auch nun weiter fortsetzen. Sie sind auf den Geschmack gekommen, wie leicht es sein kann, junge Leute von der Straße zu prügeln, wenn man nur die richtigen Waffen hat. Tränengas und Pfefferspray sind Waffen, die eigentlich im Krieg nicht einmal erlaubt sind. Doch hier auf der Straße werden wir damit eingedeckt, sodass es für die nächsten 10 Jahre reichen könnte. Wir wollen, dass diese Demonstration heute, bei der so viele verschiedene Organisationen und Gruppen dabei sind, friedlich abläuft. Wir möchten ein großes, ein starkes, ein militantes Zeichen setzen gegen die G20. Deshalb freuen wir uns, dass es schon so viele Leute hier gibt, die sich dem internationalistischen Block oder auch anderen Blöcken angeschlossen haben. Und die Demonstration, die ungefähr in einer halben Stunde losgehen wird, ist ein sehr großes, ein sehr starkes Zeichen für die Ablehnung der G20. Vor allem auch vielleicht für die die gerade an unserem Blog vorbeigehen. Vielleicht habt ihr gesehen, dass wir die kurdische und die palästinensische Fahne auf dem Dach von unserem Lautsprecherwagen haben. Wir positionieren uns deutlich in Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf. Wir solidarisieren uns auch mit dem kurdischen Kampf gegen die Unterdrückung in der Türkei, in Syrien oder auch im Iran und im Irak. Wir glauben, dass diese Kämpfe für eine nationale Unabhängigkeit auf jeden Fall von Sozialistinnen und Kommunistinnen unterstützt werden müssen. Denn nur so können unterdrückte Völker auch zu einer politischen Debatte darüber führen, zu einer politischen Debatte darüber kommen, ob es nur der Kampf um die nationale Unabhängigkeit sein kann oder ob es auch der Kampf für eine sozialistische Revolution ist, der in ihren Ländern im Nahen Osten und auf der gesamten Welt der eigentlich wichtige Kampf ist, der uns zu Frieden und Gerechtigkeit führen kann.